Gedicht 34 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Antworten mit demselben Herzen dir, wie jenen, wenn du meinen Namen rufst? Eitles Versprechen, ist dasselbe denn dasselbe noch, wenn es der Lebenskampf in Aufruhr und Verwirrung hat gebracht? Wenn man mich damals rief, so ließ ich rasch die Blumen fallen, ließ von einem Spiel und lief und gab mit einem Lächeln Antwort, das bei dem Spiel zuletzt gekommen war und nun mit mir durch mein Gehorchen ging. Antwort ich jetzt, so lass ich einen ernsten Gedanken fallen, lass die Einsamkeit. Doch geht mein Herz zu dir, nicht wie zu einem, nein, als zum einzigen Glück, leg deine Hand darauf und gib mir's zu. Kein Kinderfuß könnte so eilig laufen wie dies Blut. Ende von Gedicht 34.